Würde man die Subventionen abschaffen, so hätte dies natürlich zur Folge, dass erstmal viele Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Die dann übrig gebliebenen wären umso besser im Wettbewerb aufgestellt. Subventionen bewirken das Gleiche wie der Nullzins. Schlechte, unwirtschaftliche, verschwenderische und ressourcenvernichtende Strukturen auf Kosten aller zu erhalten. Subventionen schaffen keinen Wohlstand, sie vernichten ihn. Wir sind ohne sie besser dran. Legende Nummer 24. Die Ressourcen auf dem Planeten sind endlich. Das hat schon der Club of Rome bewiesen. Eine zweite Erde haben wir nicht, daher muss das Wachstum endlich sein. Der freiheits- und marktfeindliche Ökologismus ist die jüngste einer langen Reihe von Inkarnationen, die das Tiersozialismus im Lauf der Menschheitsgeschichte angenommen hat. Heute reckt dieses Biest sein hässliches Haupt in die Höhe und seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen werden nicht weniger verheerend sein als die Kosten des auf die Verelendungstheorie gegründeten Marxismus. Auch seine völkermörderische Natur wird nicht weniger ausgeprägt sein. Man kann angesichts seiner schon im theoretischen Frühstadium erkennbaren mörderischen Tendenzen sogar bereits prophezeien, das neue biblische Tier wird den Kommunismus bei der Zahl der ermordeten und durch Nebenwirkungen zu Tode kommenden Kollateralbetroffenen nach aller Wahrscheinlichkeit noch übertreffen. Dieses neue Gewand des Sozialismus, den Ökologismus, hat bereits Roland Bader treffend als Zerfallsprodukt des Sozialismus bezeichnet, bei dem die herbeifantasierte Klimakatastrophe die kommunistische Verelendungshypothese der Massen als Drohgebilde ersetzt hat. Dieses Schreckensbild dient als Begründung und theoretischer Unterbau für den neuen Angriff auf die menschliche Freiheit. Das ökologische Utopia, sich im Sonnenlicht grüner Landschaften drehender Windräder, ist das neue kommunistische Paradies 2.0. Für seine Erreichung muss eine Ökodiktatur errichtet werden, denn die Menschheit muss zu ihrem Glück gezwungen werden. Das von den sich schnell zum Mainstream mausernden radikalen Rändern dieser Bewegung, zum Beispiel im Gewande der Extinction Revolution, verkündete Programm der Deindustrialisierung wird, falls umgesetzt, zum Tod von Milliarden Menschen führen. Denn ohne moderne Industrie kann keine moderne Wirtschaft und Landwirtschaft betrieben werden, deren Produktivität unabdingbar notwendig ist für die Ernährung der gewachsenen Menschheit. Der Versuch, die Menschheit mit Bioprodukten nach dem Qualitätsgusto dieser Leute zu ernähren, erfordert eine Schrumpfung der Weltbevölkerung um 80%. Wer das fordert, fordert den Hungertod von mindestens 5 bis 6 Milliarden Menschen. Daher wird der Mensch bereits jetzt von den Apologeten dieser mörderischen Sekte als Krankheit beschrieben, die den Planeten befallen habe. Die Erde hat Homo sapiens, ist ihr Schlachtruf. Der Völkermord folgt dann als logisches planetares Antibiotikum. Es führt zu keinem gesellschaftlichen Aufschrei, wenn zwei in Deutschland erschienene Bücher fordern, die Welt solle kinderfrei sein, eine Wortschöpfung aus dem Lexikon des Unmenschen, als deren genozidales Echo der Begriff judenfrei herüberhallt.